Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. So, ihr Lieben, da sind wir mit dem ersten libertären Monatsrückblick im Jahre 2014. Und Folgendes möchten wir euch dabei präsentieren. Neues aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet. Mit der Kampagne Zeit für Plan A versucht sich die anarchistische Bewegung neu zu erfinden. Neues vom Balkan, in Skopje wurde das autonome kulturelle soziale Zentrum eröffnet. Neues vom NSU-Prozess. Es geht drunter und drüber. Dazu werden wir gleich das passende Live-Interview führen. Neues von 1918. Die Novemberrevolution und die Testphase für Rätesysteme in Deutschland gehen zu Ende. Neues von Weihnachten. Die Anarchie herrscht, in Watte gepackt. Mitte Dezember führten wir ein Interview zur Anarchiekampagne, das ihr im Folgenden hören könnt. Wir sitzen hier mit einem Genossen aus Witten im Ruhrgebiet und wollen uns kurz unterhalten über die anarchistische Kampagne Zeit für Plan A, die gerade immer noch läuft, und Näheres erfahrt ihr dann gleich. Stell dich vielleicht einfach kurz ein bisschen vor. Ich bin Marco und bin in der anarchistischen Gruppe Östliches Ruhrgebiet organisiert und somit auch in der anarchistischen Föderation Rhein-Ruhr und bin unmittelbar an der Organisierung der Kampagne beteiligt. Worum ging es bei dieser Kampagne? Bei der Kampagne geht es darum, dass wir die Idee des Anarchismus im Rhein-Ruhr-Gebiet verbreiten wollen. Andererseits darum, den momentan stattfindenden Organisierungsprozess im Rhein-Ruhr-Gebiet voranzutreiben. Und wir wollen natürlich auch generell Menschen dazu ermutigen, eigene Initiativen in Selbstorganisation zu starten. Wie und wann begann vor allem diese Kampagne? Wir haben Mitte des Jahres begonnen, die Kampagne zu planen. Und die Kampagne findet von Oktober bis Dezember statt. Also 3 Monate voller Veranstaltungen. Genau, über 25 Veranstaltungen in 11 verschiedenen Städten, über 3 Monate. Also man kann sicherlich sagen, es ist eine der größten Kampagnen zum Thema Anarchismus im deutschsprachigen Raum ist in den letzten Jahren. Was hat es mit dem Ruhrgebiet auf sich, dass ihr da jetzt diese Kampagne gemacht habt? Also zuerst einmal kommen wir natürlich aus der Region und versuchen dort uns zu organisieren. Bisher sind die organisatorischen Strukturen des Anarchismus nicht sehr ausgeprägt im Rhein-Ruhr-Gebiet und das versuchen wir halt zu ändern. Und da wir halt oft nicht sehr viel aufbauen können, eben alles relativ von neu aufbauen müssen, ist das halt ein Beitrag von uns, diesen Prozess zu beschleunigen, um uns auch selbst zu beweisen, dass wir schon was Großes stemmen können. Du hast vorher gesagt, dass ihr, oder eins der Ziele dieser Kampagne ist, auch sozusagen neue Leute zu interessieren für das Thema des Anarchismus. Jetzt habt ihr ja schon 2,5 Monate Veranstaltungen und dergleichen hinter euch. Was sind jetzt bisher die Erfahrungen, die ihr gemacht habt? Habt ihr es tatsächlich geschafft, auch neue Leute anzusprechen? Interessieren sich die Leute für dieses Thema? Also man muss prinzipiell sagen, dass die Reaktionen auf die Kampagne sehr gut sind, fast ausnahmslos. Es ist sehr schwierig zu sagen, wie stark der Einfluss dieser Kampagne ist oder wie die Idee des Anarchismus so über diese Kampagne verbreiten können. Wir haben dabei auch einen eigenen Anspruch, den wir hatten, nicht erfüllen können. Wir wollten eigentlich in Nicht-Szene-Orten viele Veranstaltungen machen. Das konnten wir aus Kapazitätengründen leider nicht gewährleisten, sodass unser Wirkungsraum doch ziemlich auf die Szene beschränkt blieb. Aber ich glaube, wir konnten auch einige Menschen dazu bewegen, die sonst nicht so viel in diesen Orten sich aufhalten, vorbeizuschauen und sich für bestimmte Themen zu interessieren. Was sind das für Leute, mit denen ihr da jetzt in Kontakt kamt, und sind sie interessiert, dabei zu bleiben? Das ist auch ganz unterschiedlich. Für uns geht es ja auch darum, auch in der Szene halt auch erstmal einen Einfluss zu gewinnen und an Bekanntheit, weil wir eben unsere Organisation recht frisch ist. Man kann das nicht so klar benennen, aus was für einem sozialen Umfeld oder Stand die Menschen kommen, die zu unseren Veranstaltungen kommen. Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben es aber geschafft, dass sich Menschen zum Beispiel aus der Occupy-Bewegung sehr stark für unsere Inhalte und für unseren Organisierungsprozess interessieren, auch in die Strukturen einzubinden. Und man kann sicherlich jetzt schon sagen, dass wir über die Kampagne für unsere Lokalgruppen einige neue Menschen dazu gewonnen haben. Der Fokus der Kampagne ist nicht nur sozusagen diese Organisierung. Was gab es da für andere Themen, die da noch eine Rolle spielten? Was für Veranstaltungen zum Beispiel gab es da? Okay, wir haben uns umfassend versucht, mit dem Thema Anarchismus und den Themen, womit sich Anarchistinnen beschäftigen, darzustellen. Das waren unter anderem zu Feminismus, zu Veganismus, zur Lage in Griechenland, zum Beispiel zu Völker ohne Regierung. Halt ein sehr umfassendes Spektrum, womit wir uns beschäftigt haben. Okay, und so als ganz generelle Einschätzung zu dem bisherigen Ablauf. A, seid ihr zufrieden? Und B, ja, wie viele Leute kamen? Habt ihr da irgendwelche Einschätzungen? Wie waren die Veranstaltungen überhaupt besucht? Also grundsätzlich sind wir bisher sehr zufrieden. Wir konnten ganz klar feststellen, dass über den Weg der Kampagne deutlich mehr Menschen zu unseren Veranstaltungen gekommen sind, als das normalerweise üblich ist. Klar, es ist noch Luft nach oben und einige Veranstaltungen waren auch relativ schlecht besucht, aber das hing auch immer vom jeweiligen Ort und von der Zeit und vom Thema ab. Und es gab einige Veranstaltungen, die enorm gut besucht waren, wo es in einzelnen sogar Platzprobleme gab. Die höchste Teilnehmerzahl, die wir hatten, waren 40 Menschen und es war in einem Café. Und da war der Platz dann noch relativ begrenzt und da war schon sehr eng so. Das Ruhrgebiet zeichnet sich ja dadurch aus, durch diese hohe Dichte an Städten in dem unmittelbaren Ballungsraum. Welche Rolle oder welche Effekte ergaben sich dadurch bei dieser Kampagne? Also wir haben schon mal wieder festgestellt, dass auch Menschen aus anderen Städten aus dem Ruhrgebiet in die jeweilige Stadt angereist sind, so dass eben nicht immer nur aus dem Szenesumpf der jeweiligen Stadt halt Menschen anwesend waren, sondern sich schon auch ein Mobilisierungseffekt in andere Städte ergeben hat, was wir auf jeden Fall auch sehr schön finden. Also es gab ja auch noch eine Sonderausgabe der Gaidao, der Zeitschrift der Anarchistischen Föderation, zu eurer Kampagne. Habt ihr auch anderweitige logistische Unterstützung gehabt? Ich meine, so als bisher noch anfänglich organisierte Gruppe so eine Kampagne zu stemmen, scheint auch ein sehr ambitioniertes Vorhaben zu sein. Ja, wir haben auch sehr ambitioniert daran gearbeitet. Aber klar, wir haben viel Unterstützung bekommen von der Föderation Deutschsprachiger Anarchistinnen. Und dafür sind wir auch sehr dankbar und ohne sie wäre die Kampagne auch so nicht möglich gewesen. Darüber hinaus muss man auch auf jeden Fall betonen, dass die Gaidao während des Kampagnenzeitraums sehr gut angekommen ist. Es gab immer wieder Menschen, die nachgefragt haben und die, wenn wir es verteilt haben auf Demonstrationen oder bei Aktionen, dann die Gaidao gesehen haben und gefragt haben, ja, kann ich auch eine haben und so weiter. Das kam sehr gut an. Wurde die Kampagne eigentlich auch sozusagen in einer Nicht-Szene-Öffentlichkeit wahrgenommen oder ist es dann doch eine eher rein anarchistische Veranstaltung geblieben? Insgesamt betrachtet ist das leider so, dass es halt schon in einem sehr anarchistischen oder eben linksradikalen Spektrum geblieben ist. Wo wir aber eine größere Öffentlichkeit erreicht haben, war über unsere Eröffnungsparty am Anfang der Kampagne im HZ Mülheim. Da waren 400 bis 500 Menschen anwesend und im Vorfeld der Party gab es eine sehr große Bewerbung, speziell im Internet, über verschiedene Online-Medien, die auch nicht aus einer Szene-Öffentlichkeit kamen, sondern aus auch einem eher bürgerlichen Spektrum. Ja, wir wünschen euch einen erfolgreichen Abschluss der Kampagne und viel Kraft für eure weitere Arbeit. Ja, vielen Dank. Die unabhängige kulturelle und politaktivistische Szene in Skopje, Mazedonien, feierte einen kleinen, aber wichtigen Meilenstein am 22. November mit der Eröffnung des autonomen kulturellen und sozialen Zentrums. Zahlreiche junge Menschen füllten den engen Flur vor dem frisch renovierten Raum in einem der ältesten Gebäude Skopjes. Die ersten Wochen wurden bereits mit einem bunten Programm gefüllt. Veranstaltet wurden kreative Workshops, Kunstausstellungen, Filmpräsentationen, ein Tauschmarkt und eine Kochsession. Wir sprachen im November mit einer Aktivistin aus Skopje, die in Berlin zu Besuch war. Sie erzählte uns die Vorgeschichte der momentan einzigartigen Begegnungsstätte in Mazedonien. So in the past few years there have been initiatives about making an autonomous cultural center in Macedonian because there is none. In den letzten zwei Jahren haben sich Initiativen zur Schaffung eines autonomen kulturellen Zentrums in Mazedonien gebildet, denn es gibt keins. Verschiedene Leute von unterschiedlichen Organisationen und Hintergründen haben zunächst nur über die Idee geredet. Und in diesem Jahr, im Sommer, saßen wir endlich zusammen und sprachen ernsthaft darüber, einfach etwas zu tun, das vielleicht nicht perfekt für alle ist, aber endlich ein Start von etwas. Wir bildeten eine neue Gruppe, die sich Initiative für das autonome kulturelle und soziale Zentrum nennt. Diese besteht aus verschiedenen linken Organisationen, aber auch vielen Individuen, die sich von politischem Aktivismus kennen. And a month ago we got the space. It's a very small space. It's 60 meter square. And it's in the center of the city. Im letzten Monat, also im Oktober, bekamen wir diesen Raum. Es ist ein sehr kleines Objekt, 60 Quadratmeter groß und in der Innenstadt von Skopje, in einem sehr alten Gebäude. Die Leute machten sich daran, es zu renovieren. Sie gingen von Laden zu Laden und fragten nach Spenden und sie fragten auch alle möglichen Leute danach, etwas zu geben. Und nun ist das Zentrum fertig und es wird diese Woche für die Öffentlichkeit öffnen. So, what is the center? It's finished now and it will be open for the public this week for the first time. So now it will be open for everybody, and that's its main purpose. Es soll hauptsächlich ein offener Raum sein, in dem alle willkommen sind. Alle können kommen und reden, Filme anschauen, Bücher lesen, diskutieren, das für mich das Wichtigste ist. Wir versuchen, alle in Debatten einzubinden, diese Debatten in die Öffentlichkeit zu tragen und an ihren Meinungen, die die Leute im Moment vertreten, zu rütteln. Sie sind vor allem von rechter Propaganda und ähnlichem Zeug, das für die Jugend einfach nicht gut ist, beeinflusst. Wir haben schon viele Aktionen gemacht, aber sie haben sich zerstreut. Wir waren also eine verstreute soziale Bewegung. Wir waren überall, aber wir waren nicht sehr organisiert. Ich denke, das Zentrum wird eine Stabilität erzeugen und ein Ort sein, zu dem wir gehen können und wir wissen, wir sind alle da und können strukturierte Dinge tun. Das ist gut, weil es nie einen Ort gab, zu dem wir Leute gehen konnten und einen anderen Weg zu denken, zu erfahren, Fragen zu stellen und sich an Aktionen zu beteiligen. Ich denke, als Staat wird das für alle hilfreich sein, die politisch oder sozial bisher noch nicht involviert sind. Ich denke, das als Start wird sehr wichtig für alle, die nicht politisch oder sozial bisher involviert sind. Welche Themen hältst du für wichtig für die mazedonische Gesellschaft, die ihr in dem Zentrum ins Gespräch bringen wollt? Es gibt viele Themen, die sehr wichtig sind. Es gibt insgesamt sehr wenige kontroverse Diskussionen, sodass wir versuchen, einen antinationalistischen, antihomophoben, antisexistischen, antireligiösen Weg zu denken anzubieten. Wir werden versuchen, alle wichtigen gesellschaftlichen Themen abzudecken, das heißt, jedes der Themen ein bisschen voranzubringen und so viele Leute wie möglich einzubinden. Welche größeren Aktionen gab es aus der sozialen Bewegung in Mazedonien bisher? Well, we have some kind of social movements appearing. They're not very strong. Es gab einige soziale Bewegungen, die nicht sehr stark waren. Die größte in der Zeit, in der ich politisch aktiv bin, gab es vor 2,5 Jahren. Es ging gegen brutales Vorgehen der Polizei. Ein Polizist einer Sondereinheit tötete einen Jungen auf einem öffentlichen Platz und der Staat versuchte, das am nächsten Tag herabzuspielen. Dagegen lehnten sich junge Leute auf und protestierten 45 Tage am Stück. Es war ein komplett gewaltfreier, friedlicher Protest. Wir versuchten, das Ganze im legalen Rahmen zu lassen. Wir hatten viele Forderungen. Ich meine, als die Leute in die Bewegung kamen, die Crew, aber am Ende, also was wir taten, war, die Diskussion zu diesem Thema zu eröffnen. Dieses ist sehr wichtig, denn die mazedonische Polizei war sehr brutal. Sie nahmen alle gefangen und alle schlossen ihre Augen. Und jetzt ließen wir nachprüfen, dass der Polizist den Jungen getötet hat und er ging ins Gefängnis. Der ist er jetzt noch. Wir hatten etwas Einfluss auf die polizeibezogenen Gesetze. Nicht viel und nicht genug. Aber das war diese Bewegung. Ich muss dazu sagen, dass es vorher schon einige Bewegungen gab. Sie waren kleiner, aber diese Bewegung brachte alle zusammen. Wir haben uns stark vernetzt, sodass jeder mehr machen konnte und wir uns selbst organisierten. So hatten alle einen ersten Eindruck davon, wie man sich in einem unhierarchischen Zusammenhang organisiert. Das hat einfach auf der Straße stattgefunden und war anders als alles, über das wir vorher geredet hatten. Alle hatten so ihren ersten Einblick in diese Dinge und haben sie überall reproduziert, was sehr gut ist. Everybody had a first glance in that. Now they reproduce it everywhere, which is very good. And this center we do, it's we all met there, I think. Und das Zentrum, das wir jetzt machen, also wir haben uns da jetzt schon inoffiziell getroffen und ich denke, die meisten von uns kannten sich vorher schon. Aber nicht alle waren involviert. Das werden sie jetzt. Wir folgen also demselben Beispiel. Es wird nicht hierarchisch offen für alle sein. Alle können kommen und etwas sagen. Sie können involviert sein, soweit sie wollen. Das Zentrum wird niemandem gehören, sodass es eine Gemeinschaftssache sein wird. Und wir hoffen, dass, obwohl die soziale Bewegung gerade eigentlich stagniert ist, was mit dem starken Druck der Regierung zu tun hat, also ich hoffe, dass das Zentrum für uns eine Basis wird, wo wir hinkommen und ähnlich gesinnte Leute finden. Und wir können dann noch einmal sehen, dass es nicht so schwierig ist, dich zu organisieren und wenn du etwas willst, du es auch tun kannst. And see that firsthand again that it's not so hard to organize and if you want something you can do it. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Als A-Radio Berlin verfolgen wir ja ganz gespannt den Fortgang des NSU-Prozesses. Die Sitzung vom 18. Dezember 2013 hat es uns besonders angetan, weswegen wir jetzt das dazu passende Interview führen. Wir haben in unser Studio Dr. Something eingeladen, damit er uns... Moment mal bitte. Sie können mich ruhig Professor Something nennen. Nein, ich nenne Sie Dr. Something, das ist Ihr Name. Sie sind eine kleine Klugschäpe. Was fällt Ihnen ein, mich so anzugehen? Was fällt Ihnen ein, mich so anzugehen? Ich frage mich, ob Sie überhaupt auf meine Fragen eingehen wollen. Sie tun hier so arrogant. Ich warne Sie. Ich lasse mir das von Ihnen nicht bieten, Dr. Mundlos. Dr. Something. Professor Something. Ich sage weiterhin Dr. Something. Was machen Sie da? Wenn Sie Durst haben, können wir auch eine Pause machen. Sind Sie jetzt gestärkt? Das ist nicht gegen Ihre Autorität als Moderatorin gerichtet. Meine Kehle ist rau gewesen. Also ich mache das schon eine ganze Weile. Aber Sie sind der erste Studiogast, der hier mitten im Gespräch seine Brotzeit ausgepackt hat. Dürften wir jetzt bitte fortfahren? Sie weichen ja schon die ganze Zeit dem Thema aus. Das scheint Ihnen unangenehm zu sein. Diese Schlussfolgerung ist falsch. Sie wollen mich doch einfach nur abbügeln. Fahren Sie mir bitte nicht über den Mund, Dr. Mundthink. Professor Something. Schon wieder mit Ihrer Leier. Wenn ich vielleicht mal ein paar Sätze ohne Störung sagen darf. Ich möchte doch gerne zum Thema kommen. Aber dürften wir die Sache mit dem Professor zu Ende bringen? Wissen Sie nicht, wo wir hier sind? Wenn Sie es noch nicht wissen, das ist das Sendestudio des anarchistischen Radios Berlin. Okay, wir unterbrechen das Interview an dieser Stelle und setzen es zu gegebener Zeit fort. Mit dem Getränk wollte ich nicht Ihre Autorität untergraben. Na gut, ist erledigt. Schwamm drüber. Der Arbeiter- und Soldatenrat von Hamburg, Teil 2. Der Reichsrätekongress und die gewaltsame Zerschlagung der Rätebewegung in Deutschland. Wir schreiben das Jahr 1918. Im Zuge der Novemberrevolution in Deutschland hatten ArbeiterInnen und Soldaten in örtlichen Räten damit begonnen, Selbstverwaltung zu üben. Darüber berichteten wir letzten Monat und schauten uns dabei den Arbeiter- und Soldatenrat von Hamburg genauer an. Dieser hatte am 12. November kurzerhand Hamburger Senat und Parlament für abgeschafft erklärt. Doch nicht alle Rätemitglieder arbeiteten wirklich daran, das politische und wirtschaftliche System grundlegend umzugestalten. Gerade die im Volk wohl am meisten geschätzte Partei der sogenannten Mehrheitsdemokraten biederte sich an die alten Strukturen an. Wie sich die Geschichte im Dezember 1918 weiterentwickelte, hört ihr nun. Die Mitglieder der Mehrheitssozialdemokratischen Partei, MSPD, bevorzugten also den Weg zusammen mit dem Bürgerschaft genannten, seit 1859 bestehenden Hamburger Parlament zu gehen. Sie gingen davon aus, genügend Durchsetzungsvermögen zu haben, um Teile ihrer Vorkriegsforderungen, zum Beispiel bezüglich des Wahlrechts, mit Hilfe von Reformen im alten, also parlamentarischen System, umsetzen zu können. Diese Einstellung schwächte den Arbeiter- und Soldatenrat immer mehr, bis Anfang Dezember 1918 die Pläne eines Putschversuchs gegen den Rat, hauptsächlich von ehemaligen Ratsmitgliedern geschmiedet, aufflogen. Dies führte schlagartig zu einer Verstärkung des Zusammenhalts und hätte vielleicht viele Früchte getragen, doch fand vom 16. bis 21. Dezember ein ernüchternder Reichsrätekongress statt und beschloss statt einer Weiterentwicklung des Rätesystems die Wahl einer Nationalversammlung. Einberufen wurde der Kongress vom Vollzugsrat des Arbeiter- und Soldatenrates Groß-Berlin. Dieser agierte bis dahin als vorläufige Zentralinstanz der deutschen Arbeiter- und Soldatenräte. Die Geschichte des Berliner Arbeiter- und Soldatenrates ähnelt der des Hamburgischen, aber der MSPD-Einfluss hatte sich dort schon früher durchgesetzt. Auch in den meisten anderen Räten Deutschlands war die MSPD-Position in der Mehrheit, sodass knapp 60% aller Delegierten des Reichsrätekongresses MSPDler waren. Sie dominierten nicht nur die Arbeiter- und Soldatenräte, sondern auch den Rat der Volksbeauftragten. Dieser Rat galt, bestehend aus 6 Personen, als höchste Regierungsgewalt und wurde von den Arbeiter- und Soldatenräten offiziell geduldet. Da die MSPD somit an allen institutionellen Fronten die Mehrheit stellte und tonangebend war, konnte sie sich die Organisationsform der legitimierten politischen Macht einfach aussuchen. Wer nicht mitmachen wollte, machte halt nicht mit. So boykottierten zum Beispiel die Mitglieder der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei, der USPD, die Wahl des Zentralrats der Arbeiter- und Soldatenräte während des Kongresses. Sie schlossen sich damit selbst aus diesem Gremium aus, weil sie nicht akzeptierten, dass der Zentralrat dem Rat der Volksbeauftragten untergeordnet sein sollte. Die Bedeutung der Arbeiter- und Soldatenräte existierten am Ende nur auf dem Papier, denn selbst wenn der Zentralrat der Arbeiter- und Soldatenräte den Rat der Volksbeauftragten noch kontrollierte, so hieß das, dass die MSPD sich selbst kontrollierte. Anstatt zu versuchen, politische und wirtschaftliche Entscheidungen nach dem Willen der Arbeiterinnen und Arbeiter auszurichten, diente das deutsche Rätesystem nun der Durchsetzung des Willens einer Partei und damit seiner eigenen Abschaffung. In Hamburg trat Walter Heise, der Vorsitzende des Soldatenrates, wegen einer Lappalie zurück. Ein kleiner Disput zwischen Heise und den ihm eigentlich nahestehenden linksradikalen und unabhängigen Sozialdemokraten um das Abtrennen der seinen Rang kennzeichnenden Aufnäher wurde mit fleißiger Unterstützung rechtsgerichteter Ratsmitglieder bis zu einem drohenden Misstrauensantrag getrieben. Seinen Platz nahm daraufhin der MSPDler Walter Lampel ein, der beim Reichsrätekongress in Berlin schon in den Zentralrat der Arbeiter- und Soldatenräte gewählt worden war. Blieb nur noch mit Heinrich Laufenberg auch noch den Vorsitzenden des Hamburger Arbeiterrates als einen der entschiedenen Räteverfechter abzusägen. Laufenberg war seit seinem Rauswurf aus der SPD wegen zu großer Radikalität im Jahr 1912 parteilos. Nach einer riesigen Selbstbeweihräucherungsdemo der MSPD und der Wahl der Nationalversammlung, bei der die MSPD in Hamburg 51,3% der Stimmen erhielt, gab Laufenberg am 20. Januar 1919 schließlich auf und trat zurück. Am Rande sei vermerkt, dass er einige Wochen später eine Broschüre veröffentlichte, in der er anarchistische und syndikalistische Bestrebungen denunzierte und gegen die Interessen der Arbeiterklasse abgrenzte. Außerdem kamen bald seine nationalistischen Tendenzen zum Vorschein, die er im Laufe der folgenden Jahre immer weiter verfolgte. Er gilt als einer der Begründer des sogenannten Nationalbolschewismus bzw. Nationalkommunismus. Die neuen Vorstände schafften den Arbeiter- und Soldatenrat am 11. Februar ab und beschlossen die Neuwahl der Bürgerschaft. Damit handelte die MSPD reichsweit ganz im Sinne der konterrevolutionären Kräfte. Die alte Ordnung war quasi wiederhergestellt. Die Menschen waren gespalten in diejenigen, die sich diese Situation zunutze machen wollten, und diejenigen, die diese Ordnung strikt ablehnten. Erstere verfügten über mehr militärische Macht und Skrupellosigkeit, sodass alle Regungen Andersdenkender niedergeschlagen werden konnten. Die meisten ehemaligen Truppen, die im Ersten Weltkrieg noch für das Deutsche Reich gekämpft hatten, waren zwar nicht mehr bereit, sich den Befehlen der nun Herrschenden zu fügen, aber es standen unzählige Einzelne und Freiwillige, besonders aus dem rechtsextremen Milieu, zur Verfügung, die sich zu sogenannten Freikorps zusammenschließen ließen. Trotzdem unternahmen AnhängerInnen der Rätebewegung, SyndikalistInnen und andere, die nicht aufgeben wollten, noch zahlreiche Versuche, sich wenigstens nicht einfach unterkriegen zu lassen. Der Generalstreik im März 1919 hatte das Ziel, wieder eine größere Anerkennung der Arbeiterräte zu erreichen. Doch anstatt darauf einzugehen, befahl die Regierung in Person von MSPD-Reichswehrminister Gustav Noske, jede zivile bewaffnete Person auf der Stelle zu erschießen. Immerhin, für einige Wochen konnten im Frühjahr 1919 kleine Räterepubliken in Bremen, München, Mannheim, Braunschweig, Fürth und Würzburg und kurzzeitig auch in Bayern errichtet werden. In der Münchner Räterepublik waren besonders viele anarchistische SchriftstellerInnen aktiv, darunter Erich Mühsam, Gustav Landauer, Betraven. Bis Mai 1919 wurden die Räterepubliken, vor allem in München, mit großer Beteiligung der antisemitischen Thule-Gesellschaft zerschlagen. Zur Ausrottung des Gedankens wurden Leitfiguren der Rätebewegung gezielt ermordet, so auch Gustav Landauer, der am 1. Mai verhaftet und am darauffolgenden Tag bis zu seinem Tode brutal gefoltert wurde. Rudolf Rocker resümiert in seinen Ausführungen zum Kapp-Putsch über die Entwicklung der Novemberrevolution. Bereits einige Wochen nach der Umwälzung des 9. November, der Tag, an dem im Deutschen Reich die Republik ausgerufen wurde, musste jeder einigermaßen informierte Mensch davon überzeugt sein, dass der eingetretene Zustand nur eine äußerliche Veränderung war, aber keineswegs der Beginn einer neuen Gesellschaftsordnung. Die frisch gebackenen sozialdemokratischen Minister zeigten bereits am Anfang ihrer Regierung, dass sie überhaupt nicht gesinnt waren, eine gründliche Umwandlung der Verhältnisse zu versuchen. Nicht bloß, dass man den Versuch einer ökonomischen Neuordnung verhinderte, man brachte es nicht einmal fertig, die nunmehr republikanische Staatsordnung zu befestigen. Der ganze alte Beamtenapparat, der bis in die Knochen monarchistisch war, blieb weiterhin in Funktion. Rudolf Rocker selbst wurde während des Ersten Weltkriegs aufgrund seiner deutschen Herkunft in britische Internierungslager gesperrt, verbrachte das Kriegsende bei Domela Newhouse in den Niederlanden und kehrte während der Novemberrevolution nach Deutschland zurück, um dort die anarcho-syndikalistische Bewegung wieder mit aufzubauen. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Wie jeden Monat beleuchteten wir auch im Dezember, wo überall die Anarchie herrschte. Dieses Mal steht unsere Presseschau ganz im Zeichen von Weihnachten. Denn wer hätte gedacht, dass Weihnachten und Anarchie so prächtig harmonieren? In einer Glosse über Weihnachtskarten schreibt der Nordbayerische Kurier: Sie sind altmodisch, aber traditionell. Weihnachtskarten. Weiter heißt es: In Gestaltungsfragen herrscht die totale Anarchie. Kinderzeichnungen stehen hoch im Kurs, aber auch potenzielle Prüfungsarbeiten aus dem Fotokurs der Volkshochschule. Kinder- und Fotokurse. Das wäre auch das Erste, was uns zur Anarchie einfallen würde. Geht schon mal gut los. Wird in Bayern Anarchie noch mit Tradition in Verbindung gebracht, geht es beim Schweizer Blick in die umgekehrte Richtung. Unter der Überschrift Rabattschlacht beginnt schon vor dem Fest, geht es um Innovationen im Einzelhandel. Kaum eine Branche bricht so skrupellos mit Traditionen wie der Detailhandel. Bestes Beispiel der Ausverkauf. Galten einst fixe Zeiten, so herrscht heute Anarchie. So ähnlich sehen wir das auch. Nur die Anarchie ist direkt in der Tradition verankert, nämlich in der Tradition, mit den Traditionen zu brechen. Ebenfalls mit dem Einzelhandel beschäftigt sich der Remscheider Generalanzeiger in einem Artikel unter der Überschrift Wuppermarkt zwischen Anarchie und Flexibilität. Zur geplanten Ausweitung des Einzelhandels auf das gesamte Stadtgebiet zitiert das Blatt den City-Entwickler und selbsternannten aktiven Kümmerer Frank Manfra mit den Worten: Das ginge in Richtung Anarchie. Weiter heißt es: Man sei angetreten, um die Innenstadt zu stärken und als Einheit zu vermarkten. Da hat der Mann natürlich recht. Anarchie lässt sich wohl kaum auf die Innenstadt allein reduzieren. Und Einheitsbrei möchten wir besonders zu Weihnachten schon mal gar nicht. Die Potsdamer Neueste Nachrichten widmen sich unterdessen einem wichtigen Thema zu Weihnachten, nämlich dem Schlemmen. In einer Filmreview unter dem Titel Kiloweise Fleisch bewegt wird folgende Szene beschrieben. Während Clemens sich gänzlich unbewaffnet unterordnet, prallt die aggressive Welt der Küche mit voller Kraft auf ihn. Dort herrschen raue Sitten. Man bewirft sich, schiebt sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe, inhaliert Lachgas und es wird gesoffen, was das Zeug hält. Herzliche Anarchie also. Und war Herzlichkeit nicht das offizielle Weihnachtsmotto? Zuletzt widmet sich Sigmar Gabriel, seines Zeichens SPD-Chef, einem anderen Weihnachtsthema, der Energiewende. Dabei zeigt er überraschende Einsichten in die Funktionsweise der Anarchie. Gegenüber der Welt am Sonntag sagte er: Da herrscht zum Teil Anarchie. Alle machen mit, aber keiner weiß wohin. Was hat der Mann erwartet? Das ist ja auch logisch. Wenn wirklich alle mitmachen, gibt es ja sehr viele Positionen und Meinungen, die dann durch permanente Diskussionen ständig angepasst werden müssen, um in einem temporären Konsens zu münden. Und es scheint ihm zu anstrengend zu sein. Diesen Monat empfehlen wir euch leider keinen Link, bei dem ihr euch weiter über die Anarchie informieren könnt. Allerdings möchten wir euch ganz im Sinne unseres Weihnachtsspecials daran erinnern, dass wir erst vor kurzem einen Hinweis auf ein tolles Interview zur vergangenen Demo Kampf den Weihnachtsterror in Berlin auf unserem Blog gepostet haben. Wie immer unter aradio.blogsport.de. Dort werden wir in wenigen Tagen auch einen Beitrag haben, in dem ihr erfahrt, wie eine Hotline Frauen in Chile dabei unterstützt, trotz striktem Abtreibungsverbot eine ungewollte Schwangerschaft abzubrechen. Ansonsten freuen wir uns weiterhin über Post. Schreibt an aradio-berlin@riser.net, um uns die Meinung zu sagen, Ideen mitzuteilen oder was auch immer.